Am 8. Februar wurde auf der Sitzung der Vorsitzenden von Nord-, Süd- und Ausland des Gemeinsamen Nationalen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni eine gemeinsame Mitteilung veröffentlicht. In der Mitteilung hieß es: Unter der großen Erwartung und Anteilnahme vom In- und Ausland fand am 7. und 8. Februar 2017 in der chinesischen Stadt Shenyang eine Sitzung der Vorsitzenden von Nord-, Süd- und Ausland des Gemeinsamen Nationalen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni statt. Auf der Sitzung wurden die praktischen Fragen dazu besprochen, in diesem bedeutsamen Jahr des 45. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli und des 10. Jahrestages der Veröffentlichung der Deklaration vom 4. Oktober mit vereinter Kraft der ganzen Nation die Nord-Süd-Beziehungen zu verbessern und eine Phase der selbstständigen Wiedervereinigung Koreas einzuleiten. Im Anschluss daran einigte man sich auf folgende Punkte. Punkt 1. Das gemeinsame nationale Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni beschloss, auf der Grundlage der Wertschätzung der gemeinsamen Vereinbarungen der Nation, einschließlich der drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes und der Nord-Süd-Erklärungen, die Versöhnung und Einheit der Nation zu fördern und zur Erhaltung des Friedens Koreas und zur Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen aktiv beizutragen. Punkt 2. Das gemeinsame nationale Komitee wird verschiedene Aktivitäten dazu entfalten, die militärische Spannung und die Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel zu beseitigen und ein dauerhaftes und stabiles Friedenssystem zu schaffen. Punkt 3. Das gemeinsame nationale Komitee hat den Zeitraum vom 15. Juni bis 4. Oktober als Zeit zum Gedenken an die gemeinsamen Nord-Süd-Erklärungen festgesetzt und wird anlässlich der gemeinsamen Gedenktage der Nation, und zwar 15. Juni, 4. Juli, 15. August und 4. Oktober, in Pyongyang, Seoul und den weiteren Orten im Norden und im Süden, die gemeinsamen nationalen Veranstaltungen durchführen, um den Verkehr, Kontakt, Dialog und Austausch verschiedener Kreise und Schichten im Norden, im Süden und im Ausland zustande zu bringen und die gesamte nationale Vereinigungsbewegung zu aktivieren. Punkt 4. Das gemeinsame nationale Komitee hat vor, in diesem Jahr unbedingt einen großen gesamtnationalen Vereinigungskongress, an dem alle Parteien und Organisationen, einschließlich der Behörden von Nord und Süd, sowie die Landsleute verschiedener Kreise und Schichten im In- und Ausland teilnehmen werden, zustande zu bringen und dadurch bei der Einleitung des zweiten Vereinigungszeitalters vom 15. Juni eine aktive und avantgardistische Rolle zu spielen. Punkt 5. Das gemeinsame nationale Komitee vereinbarte, sich aktiv darum zu bemühen, die Vereinigungstreffen, Sport- und Kulturveranstaltungen und Seminare der Organisationen verschiedener Kreise und Bereiche, darunter Nord-Süd-Arbeiter-Fußballspiel für Vereinigung, folkloristische Kulturveranstaltung der Bauern von Nord und Süd für Vereinigung, großen Vereinigungskongress der Jugendlichen und Studenten und die Delegiertenkonferenz der Frauenorganisationen von Nord, Süd und Ausland, die Nord-Süd-Versammlung der Religiösen und Exkursion zu den Gedenkstätten für die antijapanische Unabhängigkeitsbewegung erfolgreich zu veranstalten. Punkt 6. Das gemeinsame nationale Komitee will gemeinsame Anstrengungen dafür unternehmen, aus Anlass des Frauenfußballturniers um Asienpokal 2018 und der 23. Winterolympiade bunten Sport- und Kulturaustausch zustande zu bringen. Punkt 7. Das gemeinsame nationale Komitee wird die Solidaritätsaktionen dazu, Japan zur Entschuldigung und Entschädigung für all seine vergangenen Verbrechen gegen die koreanische Nation zu zwingen und die demokratischen Rechte der Japan-Koreaner zu erdingen, noch energischer entfalten.